Kundgabe 5326. Empfangen durch Bertha Dudde am 1.3.1952. Gottes Segen ruht auf jeder Erlösearbeit. Jegliche Erlösearbeit findet meinen Segen. Wer ernsten Willens ist, zu helfen und die geistige Not auf Erden sowohl als auch im Jenseits zu verringern, der kann auch gewiss sein, dass er immer meine Unterstützung findet und dass ich seine Arbeit segne. Immer ist der Wille maßgebend, nicht allein das Wort. Das heißt, das gedankenlose Dahinsprechen einer guten Absicht, dem der Wille fehlt. Immer wieder betone ich, dass ich Arbeiter brauche, die für mein Reich tätig sind, die eine überaus dringende Arbeit verrichten sollen in meinem Weinberg. Und stets ist unter dieser Arbeit das Erlösen der gebundenen Wesen zu verstehen, die als Mensch auf Erden noch auf irrigen Wegen wandeln oder als unreif in das Jenseits eingegangen, dort in Finsternis des Geistes ein unseliges Los erdulden müssen. Alles Gebundene zu befreien, es aus der Finsternis zum Licht zu führen, den unglückseligen Zustand in einen seligen zu wandeln, dies ist Erlöserarbeit, die stets von mir gesegnet sein wird, weil sie im freien Willen getan wird, weil die Liebe zu dem Unglückseligen zu dieser Erlöserarbeit Anlass ist. Und also kann auch nur das als Erlöserarbeit von mir angesehen und bewertet werden, was aus Liebe getan wird. Und somit habt ihr auch Aufklärung, ob und wann euch mein Segen gewiss ist. Alles werde ich gutheißen, was auch nur einer Seele zur Höhe verhilft. Ob ihr nun auf Erden zu euren Mitmenschen Worte der Liebe redet, ob ihr ihnen Zeugnis gebet von mir und meinem Wirken, ob ihr sie ermahnet zur Seelenarbeit, ob ihr betet für die armen, finsteren Seelen auf Erden oder im Jenseits und sie gedanklich belehret, um ihnen zu helfen, so wie nur eure Absicht ist zu helfen, handelt ihr gut und gerecht und werdet immer meinen Segen erfahren. Es gibt nur wenige Menschen, die ernsthaft für mich und mein Reich arbeiten, denen das Wohl der Mitmenschen oder der Verstorbenen am Herzen liegt. Es gibt nur wenige, die um die große geistige Not wissen und ihr steuern wollen. Und diesen wenigen gilt auch meine Liebe, die ihnen wieder alle Arbeit erleichtert und erfolgreich werden lässet. Ein geistiges Schauen in die Stätten der Dunkelheit, auf Erden sowohl als auch im geistigen Reich, würde wohl die Menschen aufrütteln und vielleicht auch hilfsbereit werden lassen. Doch es wäre dies dann eine bewusste Arbeit, die aus Furcht geleistet würde, weil den Menschen noch die Erkenntnis mangelt und diese durch Liebeswirken erworben werden muss. Wissend wird jeder Mensch werden, der nach meinem Willen lebt. Und ihm wird auch die geistige Not sehr bald erkennbar sein. Doch mein Wille wird zu wenig beachtet, das heißt, mein Liebegebot wird nicht erfüllt. Und die Auswirkung dieser Vernachlässigung ist eine so furchtbare, dass die Fesseln um die Seelen immer drückender werden und ihnen geholfen werden muss, ihrer ledig zu werden. Diese Hilfe kann aber wieder nur eine liebende Seele leisten, und deshalb ist mir jeder Arbeiter willkommen, den die Liebe zur Erlöserarbeit treibt. Denn wo nur eine Seele gerettet wird aus der Finsternis, dort wird meine Liebe tausendfach vergelten und mit meinem Segen belegen, die mir also dienen wollen. Amen.